1100 brannten himmelweit Feuer der Abergläubigkeit. Zu Kreuze kriechen, das war ewig so, in Magdeburg wie anderswo. Doch einer fragte, wer die Götter sind, ob denn das Bild der Welt so stimmt. Und so hat jener 12 Pferde angespannt, nicht Glauben gilt, sondern Verstand. Zwei halbe Kugeln pumpt der Luft leer, zweimal 6 Pferde zogen schwer. Gericke wurde für verrückt erklärt, die Kugel schien kein heller Wert. Man trieb die Tiere, doch die Kugel hielt, als hätte der Teufel mitgespielt. Die Leute staunten, wer soll das verstehen? Das hat die Welt noch nicht gesehen. Leben bei 10 Pferden, was uns auf Erden zusammenhält. Leben für alle Schöne, doch gegen jene verkehrte Welt. Was uns auf Erden zusammenhält.